Einheit 5. B. Übung 2b. Ich habe leider keine abgeschlossene Berufsausbildung. Kann ich trotzdem Maurer werden? Das ist kein Problem. Sie können eine Umschulung zum Maurer machen. Wie lange dauert eine Umschulung? In der Regel zwischen 16 und 24 Monaten. Das ist aber bestimmt teuer. Wissen Sie, wie viel eine Umschulung kostet? Sie kommen ja aus Syrien und haben eine Aufenthaltserlaubnis, richtig? Ja. Dann können Sie bei der Agentur für Arbeit einen Bildungsgutschein beantragen. Sie müssen aber einen Termin machen. Und dann werden die Kosten für die Umschulung übernommen? Richtig. Können Sie mir auch sagen, wie viel man als Maurer verdient? Einen Moment, da muss ich nachschauen. Also, das Einstiegsgehalt liegt zwischen 1.700 und 2.500 Euro im Monat. Brutto oder netto? Das ist das Bruttogehalt. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. In Deutschland ist der Winter ja oft ziemlich kalt. Was machen dann Maurer? Wenn sie wegen schlechten Wetters nicht arbeiten können, können sie Saisonkurzarbeitergeld beantragen. Saisonkurzarbeitergeld? Was ist das? Bauarbeiter können in Deutschland in den Wintermonaten, also von Dezember bis März, von der Agentur für Arbeit Geld bekommen. Das nennt man oft auch Schlechtwettergeld. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig und habe keine Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben, würden Sie 60% Ihres Nettogehalts bekommen. Ah, ich verstehe. Vielen Dank für die Information. Ich gehe doch noch mal rüber.